für die Freiheit, für das Volk. Sie gefochten haben, sie stießen damals nie auf großen Widerstand. Es war eine Natürlichkeit, zu stehen zu seinem Land. Luther prägte die Welt mit seinem rationellen Verstand, sich eingesetzt für Gerechtigkeit, er stand zu seinem Land. Goethe selbst sagte schon, freies Volk auf freiem Grund. In seinem Lebenswerk war Stolz und Treue stets im Bund. Lessing ist und war für sein Schaffen weltbekannt. Er bereicherte die Menschheit und liebte sein Land. Schiller schrieb Geschichte mit der Feder in der Hand. Sie erzählt noch heute von der Liebe zum Land. Unser alter Fritz, Bismarck, Bach, Leibniz und noch manch anderer deutsche Sohn verbindet Treue zur Nation. Heute stehen wir im Kampfe ganz allein, denn wir sind stolz, Deutsche zu sein. Wir sind stolz auf die Menschen, auf die Menschen großer Taten. Sie haben nicht wie manch einer unser Land verraten. Jetzt sitze ich hier am Fenster und schaue in die Nacht. Oh Deutschland, oh Deutschland. Wegen diesem Stolz wird man heute ausgelacht. Oh Deutschland, oh Deutschland. Doch der Stolz bleibt ewig tief im Herzen drin. Eiserner Stolz, der wahre Lebenssinn. Doch der Stolz bleibt ewig tief im Herzen drin. Eiserner Stolz, der wahre Lebenssinn. Eiserner Stolz. Eiserner Stolz. Stolz.